Deutschlandfunk. Kommentar. Deutschland und Österreich haben nach dem Tod von bis zu 50 Flüchtlingen in einem Lastwagen an der Grenze zu Ungarn einen geschlossenen europäischen Kampf gegen Schlepper eingefordert. Der Umgang mit den tausenden Flüchtlingen, die täglich in die EU strömen, war eines der Hauptthemen auf dem Treffen der Regierungschefs aus dem Westbalkan, Österreichs und Deutschlands gewesen. Carla Engelhardt kommentiert. Die Flüchtlingskrise kann nur gemeinsam gelöst werden, ohne Zäune und nicht auf Kosten der anderen, so die Botschaft der Wiener Westbalkankonferenz. Vor allem Mazedonien und Serbien, die auf der Balkanroute der Flüchtlinge aus den Kriegs- und Krisengebieten liegen, werden derzeit überrannt und sind überfordert. Sie bekommen 2,5 Millionen Euro Soforthilfe von der EU und Deutschland und nochmal 8 Millionen Euro im Herbst. Aber sie brauchen mehr, denn ihnen laufen selbst die Leute davon. Sie fliehen vor Armut, Perspektivlosigkeit und weil schon ihre Väter ausgewandert sind, um in der Fremde Arbeit zu finden, die Familie ernährt. Deutschland profitierte einst davon, denn zwischen Deutschland und Jugoslawien gab es seit Ende der 1960er Jahre einen Gastarbeitervertrag. Jugoslawien zerfiel. In Serbien, Montenegro, Mazedonien, Kosovo, Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Slowenien. Nur Kroatien und Slowenien schafften es bisher in die Europäische Union. Die anderen befinden sich seit einer gefühlten Ewigkeit in der Warteschleife. Als einziges Land der Region bekam Albanien vor einem Jahr den offiziellen EU-Kandidatenstatus verliehen. Auf kurze Freude folgte Katerstimmung, weil nicht mehr passierte. Doch kommt die EU nicht zu uns, gehen wir zu ihr. Vor allem zum Euro, sagen sich seit Jahren viele Albaner, Serben, Bosnier, Mazedonier und Kosovaren. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 50-70%. Das heißt, tausende junge, gut ausgebildete Leute sind ohne Job und ohne Perspektive. Sie wollen nicht warten, bis irgendwelche Reformen greifen. Ihre jugoslawischen Großeltern und Eltern hatten freien Zugang nach Mitteleuropa. Die Millionen Euro der Europäischen Union und von Deutschland für Flüchtlingshilfe und Infrastrukturprojekte sind auf dem Balkan sehr willkommen. Doch der vielbeschworene EU-Annäherungsprozess der Westbalkanländer ist ins Stocken geraten. Auch weil die sinnkrisengeschüttelte Europäische Union derzeit gar keine Erweiterung will. Was aber hindert Deutschland daran, eine Neuauflage des Gastarbeitervertrages von 1968 nun mit den ehemaligen jugoslawischen Republiken zu wagen und damit den EU-Arbeitsmarkt für alle 6 Balkanländer zu öffnen? Das wären mehr als nur Worte und würde wohl für die Länder als auch für ihre schnelle Integration in die EU nützen. Das Gastarbeitermodell könnte den Deutschen auch die Angst nehmen, ihren Arbeitsplatz an Migranten zu verlieren, weil nur Arbeitsplätze vergeben werden, für die es keine heimischen Bewerber gibt. Das könnte das Asylsystem der Europäischen Union entlasten, denn dann kämen vom Westbalkan Gastarbeiter, nicht nur Armutsflüchtlinge.